Sollen wir dort hinein, Herr? Ja, antwortete Atrio. Wir müssen den Hornberg finden. Er trieb Artax an und das Pferdchen gehorchte. Schritt für Schritt prüfte es mit seinen Hufen die Festigkeit des Bodens, doch kamen sie so nur sehr langsam vorwärts. Schließlich stieg Atrio ab und führte Artax am Zügel hinter sich her. Ein paar Mal sank das Pferd ein, doch gelang es ihm immer wieder, sich herauszuarbeiten, aber je tiefer sie in die Sümpfe der Traurigkeit eindrangen, desto schwerfälliger wurden seine Bewegungen. Er ließ den Kopf hängen und schleppte sich nur noch vorwärts. »Artax, was ist mit dir?« »Ich weiß nicht, ja, ich meine, wir sollten umkehren. Es hat ja doch alles keinen Zweck. Wir laufen etwas nach, wovon du nur geträumt hast, aber wir werden nichts finden. Vielleicht ist es auch sowieso schon zu spät. Vielleicht ist die kindliche Kaiserin schon gestorben und alles, was wir tun, ist sinnlos. Lass uns umkehren, Herr.« »So hast du noch nie geredet, Artax. Was fehlt dir? Bist du krank?« »Vielleicht. Bei jedem Schritt, den wir weitergehen, wird die Traurigkeit in meinem Herzen größer. Ich habe keine Hoffnung mehr, Herr, und ich fühle mich so schwer, so schwer. Ich glaube, ich kann nicht mehr weiter. Aber wir müssen weiter. Komm, Artax!« Er zog am Zügel, aber Artax blieb stehen. Er war schon bis zum Bauch eingesunken und er machte keine Anstalten mehr, sich herauszuarbeiten. »Artax, du darfst dich jetzt nicht gehen lassen. Komm heraus, sonst wirst du versinken.« »Lass mich, Herr. Ich schaffe es nicht. Geh allein weiter. Kümmere dich nicht um mich. Ich kann diese Traurigkeit nicht mehr aushalten. Ich will sterben.« Atrio zerrte verzweifelt am Zügel, aber das Pferdchen versank immer tiefer. Er konnte nichts dagegen tun. Als schließlich nur noch der Kopf des Tieres aus dem schwarzen Wasser ragte, nahm er ihn in die Arme. »Ich halte dich fest, Artax. Ich lass dich nicht untergehen«, flüsterte er. Das Pferdchen wieherte noch einmal leise. »Du kannst mir nicht mehr helfen, Herr. Mit mir ist es aus. Wir wussten beide nicht, was uns hier erwartet. Jetzt wissen wir es, warum die Sümpfe der Traurigkeit diesen Namen haben. Die Traurigkeit ist es, die mich so schwer gemacht hat, dass ich versinken muss. Es gibt kein Entrinnen. Aber ich bin doch auch hier und ich fühle nichts. Du trägst den Glanz, Herr. Du bist geschützt. Dann will ich dir das Zeichen umhängen. Vielleicht schützt es dich auch.« Er machte Anstalten, die Kette von seinem Hals zu nehmen. »Nein, das darfst du nicht, Herr. Das Pantakel ist dir gegeben worden und du hast nicht die Erlaubnis, es nach deinem Gutdünken weiterzugeben. Du musst ohne mich weitersuchen.«